aktenmäßige Geschichte der schrecklichen Taten, welche in der Nacht vom letzten April auf den 1. Mai 1811 auf der Bergstraße zwischen Laudenbach und Hemsbach an zwei Schweizer Kaufleuten verübt und am 31. Julius 1812 auf der Richtstätte zu Heidelberg an sechs Raubmördern mit dem Schwert bestraft wurden. Als warnendes Beispiel von Gottes Rache gegen den, der Böses tut. Mit kurzer Schilderung der Raubmörder, zur Kunde für Kinder, Enkel und Urenkel aufgesetzt. Zum Besten der notleidenden Menschheit, damit aus Bösem auch was Gutes entstehe. Mit der sehr ähnlichen Abbildung des Anführers Hölzerlips. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Kaufen Sie, greifen Sie zu. Broschüren, Prospekte, Traktätchen, Kupferstiche, noch druckfrisch zum großen Ereignis. Souvenirs aus Heidelberg. Ein denkwürdiger Tag. Wir schreiben den 31. Juli 1812. Ganz Heidelberg ist auf den Beinen. Der alte Marktplatz zwischen Rathaus und Heiliggeistkirche ist überfüllt von Menschen. Auch in den Fenstern der umliegenden Häuser drängen sich die Neugierigen. Berittenes Militär hat alle Mühe, die für die Ehrengäste reservierten Plätze vor dem Ansturm des Pöbels zu sichern. Jeder will dabei sein und die schaurigen Raubmörder in ihrer letzten Stunde aus nächster Nähe miterleben. Und nun endlich ist es soweit. Die zehnte Stunde hat geschlagen. Im feierlichen Zug betreten Oberbürgermeister Mais, der gesamte Heidelberger Stadtrat, die Vertreter der Geistlichkeit und schließlich auch das hohe Gericht, das tiefschwarz dekorierte Podest, und nehmen auf den schwarzen Stühlen Platz. Die Richter ziehen ihre Degen und legen sie auf dem Gerichtstische kreuzweise übereinander. Und schließlich erscheinen jetzt auch, geleitet von ihren Seelsorgern, die sechs Verbrecher in weißen Sterbekleidern mit weißen Mützen. Ihnen werden auf der Tribüne sechs Plätze angewiesen, direkt dem Richtertische gegenüber. In tiefer Stille und mit klopfendem Herzen fiebert jetzt alles dem kommenden, entscheidenden Ereignis entgegen.